lebt in jedem Augenblick an einem Abgrund. Und dennoch, auf gewisse Weise, kann Gewalt auch sehr verlockend sein. Vielleicht, weil sie keine Logik erfordert. Darum wirkt sie vielleicht so befreiend.